Kundgabe 805. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.03.1939. Neuschöpfungen. Formenwechsel. Hülle und Seelensubstanz. Es ist ein Gesetz von Ewigkeit her, dass in aller Kreatur sich der Geist aus Gott verkörpert, dass also nichts besteht, was nicht in sich den göttlichen Funken birgt. Und sonach ist das ganze Weltall mit allen Schöpfungen Geist aus Gott und kann daher auch nicht vergänglich sein, weshalb auch ein immerwährendes Neuerstehen in der Natur gleiches Gesetz ist, das mit der Unvergänglichkeit alles Geistigen, das die Natur belebt, umfassend geklärt ist. Ob also auch eine immerwährende Veränderung der Außenform stattfindet, so bleibt doch immer das Belebende dieser Form bestehen, weil anders die gesamte Schöpfung nicht bestehen könnte, sondern wo der Geist aus Gott einem Ding nicht innewohnen möchte, dieses aufhören müsste zu sein. Unstreitbar ist auch der Geist Gottes dort am Werk, so sich Neubildungen aller Art bemerkbar machen, wo sozusagen aus einem Nichts die herrlichsten Neuschöpfungen entstehen, die jedoch in sich schon bedingt sind und einer alten Form, die scheinbar dem Absterben nahe ist, entsprießen. Man kann das in der Natur ständig beobachten, dass aller Formwechsel stets dann eintritt, wenn alles Bestehende schon in einem Zustand ist, der ein Absterben sichtlich erkennen lässt. Und aus diesem Vergehenden wird alles Kommende zum Leben geboren. Immer hat das Erwecken zu neuem Leben das langsame Absterben des Alten zur Folge. Und es ist sonach das schon ein Beweis dessen, dass die geistige Kraft nur die äußere Hülle verlässt, um in einer neuen Hülle ihren Fortgang zu nehmen. Und dies meist in einer völlig anderen Gestaltung, sodass eine dauernde Höherentwicklung der geistigen Wesenheit damit verbunden ist und so die Außenform nur allein diesem Zweck dient. An der Beschaffenheit der Form ist schon der Reifezustand des Wesens erkenntlich. Denn je winziger die Außenform ist, desto unentwickelter ist auch die sie belebende Seelensubstanz. Es verbinden sich in größeren Lebewesen wieder unzählige solcher Seelenpartikelchen und streben so gemeinsam zur Höhe. Und so ist daraus ersichtlich, wie notwendig zum Fortschritt alles Geistigen die immer wiederkehrende Umgestaltung und Neuerstehung in der Natur ist und wie alles Entstehen und Vergehen ein planmäßig vom Schöpfer angeordnetes Gesetz ist und bleiben muss, um eben die Höherentwicklung aller geistigen Wesenheiten zu gewährleisten und gleichzeitig das Schöpfungswerk bestehen zu lassen und unaufhörlich zu beleben. Amen.